Erst als wieder viele Menschen zusammen waren und nichts zu essen hatten, rief Jesus seine Jünger zu sich und sagte, Zweiter, ich habe Mitleid mit diesen Menschen, denn sie sind schon 3 Tage bei mir und haben nichts mehr zu essen. Dritter, wenn ich sie hungrig nach Hause schicke, werden sie auf dem Weg schwach, weil einige von ihnen einen weiten Weg haben. Vier. Seine Jünger fragten ihn, woher sollen wir hier in dieser einsamen Gegend genug Brot bekommen, um all diese Menschen satt zu machen? 5. Er fragte sie, wie viele Brote habt ihr? Sie antworteten, 7. 6. Jesus befahl den Menschen, sich auf den Boden zu setzen. Dann nahm er die 7 Brote, dankte Gott, brach sie und gab sie seinen Jüngern, damit sie sie an die Menge verteilten. 7. Sie hatten auch ein paar kleine Fische. Jesus segnete sie und sagte, dass die Jünger auch diese verteilen sollten. 8. Alle aßen und wurden satt. Danach sammelten sie die übrig gebliebenen Brotstücke ein, die 7 Körbe füllten. 9. Es waren ungefähr 4000 Menschen. Danach schickte Jesus sie weg. 10. Gleich danach stieg Jesus mit seinen Jüngern in ein Boot und fuhr in die Gegend von Dalmanutha. 11. Die Pharisäer kamen und begannen, mit Jesus zu diskutieren. Sie forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel, um ihn zu prüfen. 12. Jesus seufzte tief und sagte, warum fordert diese Generation ein Zeichen? Ich versichere euch, dieser Generation wird niemals ein Zeichen gegeben werden. 13. Er schickte die Pharisäer weg, stieg wieder ins Boot und fuhr zum anderen Ufer. 14. Die Jünger hatten vergessen, Brot mitzunehmen, sie hatten nur ein einziges Brot im Boot. 15. Jesus warnte sie, passt auf und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes. 16. Sie sprachen miteinander und dachten, er meinte, weil sie keine Brote hatten. 17. Jesus merkte, was sie dachten, und sagte zu ihnen, warum redet ihr darüber, dass ihr keine Brote habt? Versteht ihr immer noch nichts? Ist euer Herz immer noch so hart? 18. Ihr habt Augen, aber ihr seht nicht, ihr habt Ohren, aber ihr hört nicht und denkt nicht darüber nach. 19. Als ich die 5 Brote für die 5000 Menschen brach, wie viele Körbe voll Brotstücke habt ihr da gesammelt? Sie antworteten, 12. 20. Und als ich die 7 Brote für die 4000 Menschen brach, wie viele Körbe voll Brotstücke habt ihr da gesammelt? Sie antworteten, 7, 21. Er fragte sie, versteht ihr es immer noch nicht? 22. Sie kamen nach Bethsaida. Dort brachten die Leute einen blinden Mann zu Jesus und baten ihn, den Mann zu berühren. 23. Jesus nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Dorf. Dann spuckte er ihm in die Augen, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, ob er etwas sehen könne. 24. Der Mann sah auf und sagte, ich sehe Menschen, aber sie sehen aus wie Bäume, die herumlaufen. 25. Danach legte Jesus ihm noch einmal die Hände auf die Augen. Der Mann konnte nun klar sehen, war geheilt und erkannte alles deutlich. 26. Jesus schickte ihn nach Hause und sagte, er solle nicht ins Dorf zurückgehen. 27. Jesus und seine Jünger gingen in die Dörfer in der Nähe von Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er seine Jünger, was sagen die Leute, wer ich bin? 28. Sie antworteten, manche sagen, du bist Johannes der Täufer, andere sagen Elias, und wieder andere sagen, du bist einer der Propheten. 29. Dann fragte er sie, aber ihr, was sagt ihr, wer ich bin? Petrus antwortete ihm, du bist der Christus. 30. Jesus befahl ihnen streng, niemandem davon zu erzählen. 31. Dann begann er, sie zu lehren, dass der Menschensohn viel leiden muss. Er wird von den Ältesten, den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten abgelehnt und getötet werden, aber nach 3 Tagen wird er wieder auferstehen. 32. Jesus sprach ganz offen darüber. Da nahm Petrus ihn beiseite und begann, ihn zu tadeln. 33. Aber Jesus drehte sich um, sah seine Jünger an und tadelte Petrus scharf, geh weg von mir, Satan. Du denkst nicht an das, was Gott will, sondern an das, was Menschen wollen. 34. Jesus rief die Menschenmenge und seine Jünger zu sich und sagte zu ihnen, wenn jemand mir folgen will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. 35. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Aber wer sein Leben für mich und für die gute Botschaft verliert, der wird es retten. 36. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er dabei sein Leben verliert. 37. Was kann ein Mensch geben, um sein Leben zurückzubekommen? 38. Denn wer sich in dieser untreuen und sündigen Zeit für mich und meine Worte schämt, für den wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln kommt.